wenn die Rede der Gesellschaft sich dreht und dreht. Kann man zu dich versehen, kannst du nicht als Mensch verstehen. Sie quetschen dich neben dein Karteikartenfach. Du versuchst dich zu wehren, doch du bist schon viel zu schwach. Man zeigt dir den Weg, gibt dir irgendein Ziel. Ein Haus, ein teures Auto, als egal, ob dir Sex appeal. Du kannst es darauf scheißen oder darüber sprechen. Doch wird dir nicht gelingen, aus der Gesellschaft auszubrechen. Sie hat dich im Griff, hält dich in ihrer Hand. Ein Werkzeug beeinflusst den Verstand. Das lässt du nicht lang aus, du musst dich anpassen. Recht schnell lernst du dieses System zu hassen. Nach Normen zu leben, nach Leistungen zu streben. Ohne die bist du in diesem Land betrogen und verloren. Doch sei dir bewusst, du bist als Mensch geboren. Mit Träumen und Gefühlen, mit Herz und Verstand. Doch das wird auf dem Arbeitsamt nicht anerkannt. Deshalb sagen sie dir, deine Eltern und deine Lehrer: Setz dich mehr aufs Fließband, mach dich doch nicht schwerer als das Leben schon ist. Denk nicht als Mensch, denk als Realist. Für deine Hoffnungen und Träumen existieren nur noch Reste. Sie wollten doch alle für dich nur das Beste. Ja, sie wollten doch alle für dich nur das Beste. Nur das Beste! Sie haben es geschafft, du bist integriert. Nun bist du ein Mensch, der nach Befehlen marschiert. Verdienst dicke Kohle, hast viele Krawatten. Schaust auf Menschen herunter, als wären sie Ratten. Mann, was sind deine Ziele, deine Ideale? Zählen für dich nur noch Geld und gefüllte Regale. Deine Antwort ist für mich 0815 gespart. Ach, hast du deinen Platz an der Microsoft-Tafel? Bist schon eingespannt und hast keine Zeit. Spielst die Dinge für dein Land immer einsatzbereit. Ich merke schon, es hat keinen Sinn. Du schaust auf mich herunter mit erhobenen Kinn. Findest dich wahnsinnig glücklich und unheimlich toll. Von Leuten wie dir hab ich die Stadt voll. Fühlst dich als der Größte und bist doch das Letzte. Ja, nun willst du für dich nur noch das Beste. Ja, nun willst du für dich nur noch das Beste. Nur das Beste!